Das Gespräch mit der Jugend, so klagen Parteien und Eltern gleichermaßen, ist schwieriger geworden. In unserer Sendung »Niemand bekommt einfach Recht« berichtet Rüdiger Becker, wie er das mühsame Gespräch mit der Jugend erlebt. Bis vor wenigen Stunden kannte Steffi Hausbesetzungen nur aus dem Fernsehen. Aber jetzt ist sie wild entschlossen, über Nacht in der besetzten Stuttgarter bunten Fabrik zu bleiben und sich notfalls von der Polizei festnehmen zu lassen. Sie spürt ihre Wut im Bauch. Sie spürt noch mehr Angst und sie spürt das wohlige Gefühl, mitten in einer solidarischen Gruppe von Gleichgesinnten zu sitzen. Sie weiß noch gar nicht, wovor sie mehr Angst hat. Vor dem angedrohten Räumkommando der Polizei oder davor, was ihre Eltern sagen werden, wenn sie zum ersten Mal ohne Vorankündigung nicht zu Hause schläft. Gehört Steffi zum Protestpotenzial der Jugend, zu den statistisch ermittelten 5 bis maximal 15% der Jugendlichen, die mit diesem Staat und seinen Parteien nichts anfangen können? Sie wüsste wahrscheinlich gar nicht, was sie auf so eine Frage antworten sollte. Sie könnte lediglich erzählen, dass sie an diesem Abend im Juni 81 zu einem Rockkonzert in der bunten Fabrik gehen wollte. 2 Stunden lang hat sie sich Stuttgarter Punkgruppen wie die Fucking Gute Bürgerband angehört. Sie war, wie sie sagt, echt gut drauf. Sie hat getanzt, wildfremde Leute umarmt, viele neue Freunde kennengelernt. Und als dann plötzlich einer sagte, dass vielleicht heute Nacht noch die Bullen kämen und dass es vielleicht gut wäre, wenn viele Leute heute Nacht hier pennen würden, stand ihr Entschluss fest. Da mache ich mit. Nichts ist Steffi an diesem Abend so fern wie ihr Zuhause. Dass ihre Eltern jetzt den Fernseher abschalten, nervös auf die Uhr sehen, sich wundern, wo die 16-jährige Tochter bleibt, beschäftigt Steffi im Moment überhaupt nicht. Sie diskutiert in einer Runde von etwa 60 Jugendlichen, wie man auf die bevorstehende Räumung reagieren soll. Als einer vorschlägt, Barrikaden zu bauen und Farbbeutel vorzubereiten, wird sie wütend. Das fände sie unheimlich scheiße, schreit sie erregt in den verräucherten Raum. Da sei sie total dagegen. Wenn ihre Eltern sie jetzt sehen würden, müssten sie sich fragen, ob das wirklich ihre Tochter Steffi ist. Sie haben noch nie gehört, dass sie eine so kräftige Sprache spricht. Sie hätten sich nicht vorstellen können, dass Steffi in ein Konzert mit einer Gruppe geht, die einen so unaussprechlichen Namen wie Fucking Gute Bürgerband hat. Und sie hätten jeden Verdacht weit von sich gewiesen, ihr Kind würde mit Hausbesetzerkreisen sympathisieren. Schließlich hat sie ja ein eigenes Zimmer mit Radiorekorder und Fernseher. Aber es ist nicht zu leugnen. Steffi wird heute Nacht in der seit Wochen besetzten Fabrik schlafen. Und sie wird hinterher sagen, dass das die tollste Nacht in ihrem Leben gewesen sei. Ein Junge, der so frisiert und geschminkt ist, dass Steffis Eltern ihn nicht einmal in den Vorgarten lassen würden, wird ihr ein Stück seiner Decke reichen und ihr vor dem Einschlafen die Geschichte erzählen, wie er neulich mit seiner Clownmaske in die Schule gegangen ist. Ich habe deshalb so ausführlich von Steffi erzählt, weil sie so schrecklich normal ist. An Steffi würde mancher Soziologe verzweifeln, der die Ursache der Jugendrevolte erklären will. Steffi passt in keine Schablone, auch nicht in die mit dem Titel Hausbesetzer. Wenn es an jenem Abend, als sie in der bunten Fabrik übernachtet hat, irgendetwas Interessantes im Fernsehen gegeben hätte, dann wäre sie wahrscheinlich gar nicht hingegangen. Die Polizei kam übrigens nicht an jenem Abend. Steffi ist nach einem kräftigen Frühstück mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, um ihren Eltern zu erzählen, sie habe bei einer Freundin übernachtet. Den Krach danach hat sie inzwischen längst vergessen. Aber dass diese Nacht in der Fabrik in ihr etwas verändert hat, ist ihr klar. Aber wie sie das einem anderen in Worten vermitteln soll, weiß sie nicht. Viele Erwachsene versuchen von Jugendlichen zu erfahren, warum sie sich so anders geben. Sie registrieren verwundert, dass sie diese Jungen einfach nicht mehr verstehen. Und nicht nur die ältere Generation, die den Krieg noch erlebt hat, ist ratlos. Selbst viele von denen, die 1968 gegen Springer und die Notstandsgesetze demonstriert haben, die also mittendrin waren in den Studentenunruhen von damals, schütteln den Kopf, wenn sie nach der Jugend von heute gefragt werden. Kaum eine Zeitschrift kann es sich ja heute noch leisten, nicht wenigstens eine Serie über die Jugend 81 gebracht zu haben. Und an Klischees mangelt es wahrhaftig nicht. Da gibt es die Punks, die Rocker, die Popper, die Drogenfreaks, die Kinder vom Bahnhof Zoo, die Skinheads, die Teds, die Disco-Fans. Allein die Aufzählung der Exoten unter den Jugendlichen könnte noch minutenlang so weitergehen. All diese Grüppchen seien aber doch gar nicht repräsentativ für die Jugend, beeilt sich jeder zu versichern, der sich in der Jugendszene auskennt. Was hört man noch über die Jugend? Es sei doch alles gar nicht so schlimm, sagen die Statistiker. So viele offene Lehrstellen wie dieses Jahr habe es schon lange nicht mehr gegeben. Die Chancen für einen Studienplatz seien doch auch wieder gestiegen, der Schulstress habe nachgelassen. Und auch für die, deren Situation noch vor wenigen Jahren in besonders düsteren Farben geschildert wurde, habe sich doch eine Menge getan. Gibt es denn nicht fast überall Drogenberatungsstellen, bessere Bildungschancen und Freizeittreffs für junge Ausländer, Therapieeinrichtungen für selbstmordgefährdete Jugendliche? Naja, und auch beim radikalen Erlass werde doch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wer alles liest, was über die Lage der Jugend in den letzten Jahren geschrieben wurde, findet am Schluss nur eine Binsenweisheit bestätigt. Die Jugend gibt es gar nicht. Eine Binsenweisheit, aber deswegen stimmt eben fast alles, was über Jugendliche gesagt wird, und es stimmt fast nichts. Es gibt die Angepassten, es gibt die Revoltierenden, es gibt die Ausgeflippten, es gibt die Vereinsmeier, es gibt die Engagierten und es gibt die Verdrossenen. Es gibt die 150.000 Alkoholiker, die 80.000 Heroinabhängigen, die der Polizei im letzten Jahr bekannt gewordenen 600 Drogentoten. Es gibt die 1500 Selbstmorde von Kindern und Jugendlichen im Jahr und die mindestens 18.000 Selbstmordversuche. Es gibt aber auch die Schülergruppe, die behinderte Kinder betreut. Es gibt den strebsamen, fleißigen Auszubildenden. Es gibt die Sieger bei Jugend forscht. Es gibt die Delegation von Jugendlichen beim CDU-Parteitag. Es gibt aber auch die katholische Landjugend. Es gibt Zehntausende von jugendlichen Kirchentagsbesuchern und es gibt die Schülerunion. Es gibt Minderheiten und es gibt die Mehrheit. Über die Minderheiten wissen wir mehr als über die sogenannte schweigende Mehrheit. Schweigt sie, weil sie zufrieden ist? Oder schweigt sie, weil es sich ja doch nicht mehr lohnt, den Mund aufzumachen? Ist das, was Minderheiten lautstark artikulieren, auch in den Köpfen der Mehrheit? Sind die Grenzen zwischen Mehrheit und Minderheit nicht fließend? So wie bei Steffi, die ja auch über Nacht zur Hausbesetzerin wurde und die seitdem Berichte in der Zeitung über Hausbesetzungen nur noch mit großem Misstrauen liest, falls sie überhaupt noch Zeitung liest. Denn was die in der Zeitung und in der Tagesschau für wichtig halten, sind nicht Steffis Probleme. Oberflächlich gesagt, viele Jugendliche wie Steffi interessieren sich nicht für Politik. Das stimmt aber nur, wenn mit Politik das umschrieben ist, was auf Seite 1 der Tageszeitungen steht, was sich da so zwischen Washington, Bonn und Moskau abspielt. Das Interesse an den Herren in den grauen Anzügen, die vor den Fernsehkameras aus schwarzen Limousinen steigen, um in irgendwelche Konferenzsäle zu eilen, ist bei vielen Jugendlichen gering. Auch bei denen, die sich politisch engagieren. Bernd beispielsweise, Theologiestudent im 5. Semester, arbeitet in seiner Freizeit im Dritte-Welt-Laden mit, war bei der Bonner Friedensdemonstration mit dabei und geht jeden Mittwoch in eine Arbeitsgruppe, die Informationsstände und Veranstaltungen gegen Kernenergie vorbereitet. Also ist Bernd kein unpolitischer Mensch. Trotzdem weiß er nicht, wie der Bundestagspräsident heißt. Manche Politiker, Albrecht etwa oder Lummer, kennt er nur als Buhmänner. Aber welche Positionen sie genau vertreten oder welche Rolle sie in ihrer Partei spielen, darüber will er gar nichts wissen. Er hält sie ohnehin für austauschbar, Marionetten einer unheilvollen Staatsmacht, die sich für ihn in Knüppeln und Fahndungscomputern symbolisiert. Der Draht zwischen jungen Leuten wie Bernd und den meisten Politikern ist längst gekappt. Und wahrscheinlich sind es eher noch die Politiker, die das Gespräch oder, wie es so schön heißt, den Dialog wieder aufnehmen wollen, als die Jugendlichen, die sich von denen da oben gar nichts mehr versprechen. Manches gut gemeinte Gesprächsangebot von Politikern stößt bei besonders kritischen Jugendlichen auf krasse Ablehnung. Sie verweisen auf Erfahrungen. Für Bernd war die Aufgeregtheit vieler Spitzenpolitiker vor der Bonner Friedensdemonstration ein Beispiel dafür, wie wenig ernst die Dialogversuche gemeint sind. Für andere mögen es Häuserräumungen oder andere Polizeieinsätze gewesen sein, die für sie die letzten Brücken abgerissen haben. Ein Kenner der Alternativszene, ein Insider, Benny Herlin von der linken Tageszeitung, fasst in der neuesten Ausgabe des Kursbuchs zusammen, was bei vielen in dieser Szene über den Staat gedacht wird. Ein paar verkürzte Zitate. Der Staat ist überall. Der Staat ist das, was ist und dass es so bleibt. Der Staat sind AKWs, Schmidt-Schnauze, Raketen und Krieg. Der Staat ist Deutschland. Eng, verbiestert, spießig, arbeitswütig und immer alles in Ordnung. Ihre Ordnung. Die Ordnung, in der du nie was zu sagen hast. Die Straßenverkehrsordnung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der Staat ist Mitte 40, glatt rasiert, vollkommen verständnislos, barsch und korrekt. Der Staat ist praktisch immer der Stärkere. Soweit die Zitate. In diesem Verständnis von Staat kommt überhaupt nicht mehr vor, dass der Staat auch etwas sein könnte, das jeder mit seinen Möglichkeiten mitgestalten kann. Wer so denkt, sieht sich gar nicht mehr als Bürger, der sich aufgefordert fühlt, sich für demokratische Ziele zu engagieren. Freiheit und Demokratie, das, was unseren Staat ausmachen soll, empfinden viele als Hohn. Der Schulverweis für eine Abiturientin, die eine Anti-Strauß-Plakette trägt, die 141 hektografierten Haftbefehle von Nürnberg oder der Tränengaseinsatz im Hüttendorf an der Startbahn West, das sind Ereignisse, die viele zweifeln lassen. Und so kam auch schon 1980 bei einer Umfrage heraus, die das Jugendwerk der Deutschen Shell in Auftrag gab, 43% der befragten Jugendlichen finden es nicht günstig, in der Schule und im Beruf zu sagen, was man denkt, weil man dadurch Nachteile haben kann. Fast jeder zweite Jugendliche hält also lieber den Mund. Geht das nicht an den Nerv einer Demokratie? Vor einiger Zeit habe ich in einem Jugendzentrum miterlebt, wie die Gründer dieses Zentrums, Studenten der späten 60er Jahre, mit denen diskutiert haben, die heute das Bild im Jugendzentrum bestimmen. Jugendliche, die 1968 4 oder 5 Jahre alt waren. Da saßen sich wirklich zwei Generationen gegenüber. Die Älteren sprachen vom Marsch durch die Institutionen, also davon, wie sie vieles verändern und neu gestalten wollten. Den Jungen waren diese Institutionen bereits so fremd, dass sie einfach gar nicht mehr beachten wollten. In eine Partei hineinzugehen, um dort die eigenen Vorstellungen von Politik durchzusetzen, wozu? Es gehe doch auch ohne Parteien, meinten die Jüngeren. Und einer hat wohl den Kern getroffen, als er fragte, was denn die demonstrierenden Studenten von 1968 zu verlieren hatten. Die hatten doch noch alle Aussichten auf einen Arbeitsplatz. Von Arbeitslosigkeit oder Berufsverboten habe damals doch schließlich noch niemand geredet. Frühere Generationen hatten, vereinfacht gesagt, eine Zukunft vor sich, die nur noch besser werden konnte. Sie konnten noch etwas aufbauen. Sie sahen Möglichkeiten, an der Neugestaltung einer Gesellschaft mitzuwirken. Sie konnten etwas Neues ausprobieren und waren gefordert, Ideen zu entwickeln. Das gilt für die Nachkriegsgeneration und mit Einschränkungen sogar auch für die Studentengeneration der späten 60er Jahre. Vor ihnen lag eine grüne, weite Wiese. Dagegen müssen sich Jugendliche heute wie im Unterholz vorkommen. Ich denke, ich stehe in einem Wald von Verbotsschildern, sagte einer der Jugendlichen in der Diskussion im Jugendzentrum. Die Zukunftsplanung sei für ihn immer schwieriger geworden. Er beklagt sich, nicht einmal seine Eltern könnten ihm dabei helfen. Denn anders als früher wissen auch viele Eltern heute nicht mehr, wie es weitergeht. Bei der Zukunftsplanung haben die Eltern viel weniger Möglichkeiten, Wege aufzuzeigen als früher. Die Zukunftsprognosen wechseln sich ab. Kaum ein Beruf noch, von dem gesagt werden kann, dass ein 15-Jähriger ihn bis zum Rentenalter ausüben können wird. Die unsichere Zukunft spüren nicht nur die Jugendlichen, die sich schnell als eine lautstarke Minderheit abtun lassen. Und da liegt wohl eines der Hauptprobleme. Das lässt sich Älteren offenbar nur schwer erklären. Viele Erwachsene sehen heute noch die Jugend als die Zeit, in der sich der Mensch auf das Leben vorbereitet. Die Zeit, in der man sich allmählich einen Lebensplan macht und die Weichen für die Zukunft stellt. Viele Jugendliche sehen das anders. Ich lebe schließlich hier und jetzt, schrieb kürzlich ein Schüler zum Thema Zukunft an eine Jugendsendung. Und weiter, ich will nicht auf irgendetwas warten, was die Zukunft vielleicht bringt oder auch nicht. Ich will jetzt mein Leben leben. Dieses jetzt mein Leben leben, die Ablehnung von Vorschriften, die einem andere für das Leben machen könnten, die Auflösung des Widerspruchs zwischen eigenen Wünschen der Jugendlichen und den Anforderungen, die von außen kommen, das alles spürt auch Steffi. Fast alle von ihren Freunden haben einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, aber eben oft nicht den, den sie sich erträumt haben. Man muss halt nehmen, was man kriegt. Einige von Steffis Mitschülern wissen schon jetzt, dass sie den gewünschten Studienplatz an der Uni nicht kriegen werden. Also werden sie eine Berufsausbildung beginnen. Sie werden eine Lehrstelle besetzen, die vor einigen Jahren vielleicht noch ein Hauptschüler bekommen hätte. Und was bleibt dem übrig vom großen Kuchen? Wo kann der sein Leben leben, hier und jetzt? Vielleicht mache ich die Schule auch gar nicht zu Ende, sagt Steffi. Sie kennt viele, die einfach nur noch jobben. Bei den Leuten in der besetzten Fabrik hat sie andere Lebensformen kennengelernt und andere Werte. Da gilt Karriere nichts mehr. Sie sagt, sie habe es zum ersten Mal geschafft, wildfremde Menschen in den Arm zu nehmen. Sie habe plötzlich das Gefühl gehabt, ohne Hemmungen lachen und weinen zu können. Als sie in die Fabrik kam, kannte sie niemanden. Als sie ging, waren alle eine feste Clique. Auch das macht vielen Älteren Schwierigkeiten. Die Art, wie junge Leute Freundschaften schließen und wie schnell sie sich gegenseitig helfen. Kürzlich schilderte mir ein Vater seine verblüffenden Erkenntnisse beim Umzug seines Sohnes. Er konnte es kaum begreifen, dass sein Sohn im Handumdrehen bei Freunden einen Kleintransporter organisiert hatte und dass nur nach wenigen Telefonanrufen eine Handvoll junger Leute zur Stelle war, die alle tatkräftig beim Möbelschleppen mithalfen. Dass das so einfach geht, ohne jede Gegenleistung, dass jemand beispielsweise einfach sein Auto verleiht, faszinierte den Vater. Er selbst gehört zu jenen, die oft Monate brauchen, um einem neuen Bekannten oder Kollegen das Du anzubieten. Je weniger Jugendliche sich in der Umwelt zurechtfinden, desto wohler fühlen sie sich offenbar in der Clique. Soziologen sprechen von der Peer Group, der abgeschlossenen Gruppe von Gleichaltrigen und Gleichgesinnten. Und auffallend ist heute, dass solche Cliquen immer enger werden, dass sie sich immer mehr von den Älteren und auch oft voneinander abgrenzen. Vor allem da, wo sich gleiche Gesinnung auch durch Äußerlichkeiten hervorhebt. Die Punks wollen ebenso wie die Popper durch Kleidung oder Haarschnitt zeigen, wozu sie gehören und mit wem sie auf keinen Fall in einen Topf geschmissen werden möchten. Und sie wissen gar nicht, wie sehr sie sich dabei ähneln. Bewohner von Landkommunen fühlen sich unter ihresgleichen genauso wohl wie Rocker. Und wenn man sie fragt, sagen sie jeder in einer anderen Sprache dasselbe, nämlich, dass sie einen abgegrenzten Raum brauchen, der Geborgenheit gibt und in dem eigene Wertvorstellungen herrschen. Und die haben eines gemeinsam, dass sie nämlich nichts gemeinsam haben mit dem, was in vielen Elternhäusern als vorbildlich gilt. Naja, letzteres kann man vielleicht so krass nicht sagen. Es gibt schon Wertvorstellungen, die viele jugendliche Außenseiter mit den sogenannten Normalbürgern gemeinsam haben. Fleiß zum Beispiel. Fleiß bei der Bestellung eines eigenen Ackers in der Landkommune oder beim Reparieren von Motorrädern. Aber vielleicht fragen junge Leute mehr, wozu ein Wert gut ist. Nützt es mir, wenn ich fleißig bin? Oder wem nützt es überhaupt? Die Älteren haben mit Fleiß ein nahezu zerstörtes Land wieder aufgebaut. Sie sind stolz darauf. Aber was ist dann mit dem Fleiß derjenigen, die zuvor das Dritte Reich errichtet haben? Lässt sich da nicht über den Wert von Fleiß streiten? Das ist nur eines von vielen lohnenden Gesprächsthemen für einen Dialog zwischen Älteren und Jüngeren. Was solche Dialoge aber so schwer macht, ist auf beiden Seiten die mangelnde Bereitschaft zuzuhören und den anderen zunächst einmal in seinem Anderssein zu akzeptieren. Viele ältere Menschen reagieren empört auf Jugendliche, die sich nicht so verhalten, wie sie Jugendliche nun mal gerne sehen. Aber auch viele der Jungen sind unduldsam im Umgang mit den Älteren. Wer selbst als Jugendlicher nur Krieg erlebt hat, wer um seine eigene Jugend also regelrecht betrogen wurde, neidet vielleicht den Jungen manche Unbekümmertheit. Dennoch sind es vielleicht heute mehr die Jungen, die sorgenvoll in die Zukunft blicken. Mir scheint, früher war das umgekehrt. Da war Pessimismus eher die Haltung der Älteren. Mich wundert der Optimismus vieler Erwachsener, sagte mir kürzlich ein 17-Jähriger. Die denken viel weniger über Krieg und Umweltkatastrophen nach als wir. Gerade die Erwachsenen aber, die auch über ihre Ängste sprechen können, über ihre Schwächen und über schmerzliche Lernprozesse, haben anscheinend am wenigsten Schwierigkeiten beim Dialog mit der Jugend. Solchen älteren Menschen bin ich zum Beispiel gelegentlich auf dem evangelischen Kirchentag in Hamburg begegnet. Hunderte von Jugendlichen haben ihnen gebannt zugehört, weil sie das Gefühl hatten, hier sind glaubwürdige Erwachsene, die auch die Ängste und Sorgen der Jungen begreifen. Bei einem solchen Gespräch habe ich auch Steffi wieder getroffen. Hinterher sagte sie mir, sie habe sich in dieser Runde genauso wohl und geborgen gefühlt wie einige Nächte zuvor in der besetzten Fabrik. Sie hörten »Niemand bekommt einfach Recht«, eine Sendung von Rüdiger Becker über das mühsame Gespräch mit der Jugend. Heute in einer Woche geht es um die Frage, was ist ein Lutheraner? Der Autor Wilfried Rott klagt, wenn ich nur wüsste, was das heißt. Nun bitten wir Sie auf NDR 2 zu unserer Sendung Melodie und Rhythmus. Und das ist nun wirklich viel zu